euch fragt, was ihr gleich hört. Die Sendung mit dem Nerd. Ja, herzlich willkommen bei der ersten Sendung mit dem Nerd. Was das da gerade war, weiß ich selber nicht. Ich glaube, ich nenne das ab heute mein Titellied. Ich weiß es nicht. Mein Name ist Steffen. Ihr kennt mich eventuell von so wunderschönen Podcast-Produktionen wie Nerd, Nerd, Nerd, der diskordianische Comic-Podcast oder auch Herz der Würfel, was irgendwie auch im gleichen Feed veröffentlicht wird. Was ist das hier? Nun ja, ich mache jetzt ein Jahr lang zusammen mit Max eben schon Nerd, Nerd, Nerd und ja, ich habe so ein bisschen festgestellt, dass bestimmte Themen da so ein bisschen untergehen und ich war der Meinung, es wird Zeit, naja, vielleicht mal über ein paar Themen zu reden, die keinen Platz haben in Nerd, Nerd, Nerd, weil sie thematisch irgendwie nicht reinpassen oder ja, weil die Zeit auch oft nicht reicht, weil wir haben halt da irgendwie nur so 2-2,5 Stunden jeden Monat Zeit und ja, manchmal beschränkt es sich dann doch ein bisschen sehr auf Comics und ich würde gerne auch noch über Dinge reden, die irgendwie so im Leben eines Nerds passieren, aber so konkret mit Comics eben nichts zu tun haben. Ich weiß noch nicht, ob ich das über einen länger angelegten Zeitraum machen werde. Angedacht ist so eine monatliche Veröffentlichung, immer so ein bisschen im Wechsel mit Nerd, Nerd, Nerd, sodass ihr ja so alle 2 Wochen eine Veröffentlichung von uns haben werdet. Wir sind aber momentan auch wieder in der Planung für eine Rollenspielrunde, also unter Umständen kommt da jetzt demnächst auch nochmal ein bisschen Herz der Würfel. Aber ich habe jetzt 2 Minuten geredet, vielleicht wird es auch einfach mal Zeit, mein aktuelles Thema für heute, für diese Sendung besser gesagt, mal anzuschneiden. Thematisch soll das Ganze schon auch irgendwo in den Bereich Nerdkultur oder Popkultur auch reingehen. Ich habe mich allerdings erstmal mit so ganz allgemeinen Nerd-Themen beschäftigt, habe hier so 3 auf dem Zettel stehen. Ich guck mal, ob ich alle 3 heute mache oder nur 1. Mal schauen, wie sich das von der Zeit her jetzt hier gleich mal so darstellt. Mein erstes Thema ist folgendes, nämlich ich habe einen Großteil meiner Comic-Sammlung tatsächlich vor einiger Zeit veräußert und zwar verkauft. Was heißt verkauft? Ich habe einfach nur zugesehen, dass ich den Kram loswerde, weil ich gemerkt habe, ich habe keinen Platz mehr im Regal. Was ist passiert? Und zwar hatte ich ganz unverbindlich mal im Comicshop angefragt bei Ilona, der Geschäftsführerin vom tollen Rheinenser Comic Planet, ob sie auch alte Mangas nehmen würde. Ich hatte nämlich bergeweise alter Anthologien hier rumstehen, namentlich Banzai und Manga Twister. Und das stand einfach, weil es schon überhaupt keinen Platz mehr im Regal selber gab, stand das einfach so im Raum herum, also vor dem Regal, staubte dazu, fiel andauernd um, nahm Platz und irgendwie auch Raum weg. Nee, Moment, Raum und Platz ist schon das Gleiche, aber na, ihr versteht schon. Ich habe es nicht mehr gelesen. Und Ilona sagte, ja klar, was ich irgendwie noch da hätte, sollte ich mal mitbringen. Ich könnte 50 Cent dafür kriegen. Ich hatte dann schon so Eurozeichen in den Augen, weil ich hatte irgendwie an die 50 Banzais und irgendwie 25 Manga-Twister. Dazu noch etliche alte Mangas, die ich überhaupt nicht mehr gelesen habe, weil ich eben jetzt auch schon seit einer ganzen Zeit sehr intensiv amerikanische, Superhelden-Comics eben lese, nicht nur Superhelden-Comics, aber schon US-Comics eben und mich so von Mangas weitestgehend verabschiedet habe. Ich lese aktuell, glaube ich, noch eine Manga-Serie tatsächlich regelmäßig, die ich auch komplett habe, nämlich Battle Angel Alita. Das ist so meine Lieblings-Manga-Serie, die ich auch schon seit, ich weiß nicht, wie lange ich das lese. Ich habe jeden einzelnen Band, habe die erste Serie in so einer Sammlerbox, die habe ich mir damals dann mal geholt, als es die gab, für knapp 50 Euro irgendwie und bin dann eben auch mit der aktuellen Serie Last Order dann am Ball geblieben. Da gab es damals von der Serie, glaube ich, irgendwie 2 oder 3 Bände, da habe ich dann aktuell mich dran gekauft und lese diese Serie, wann immer sie kommt. Also die kommt auch nur, glaube ich, einmal im Jahr. Aber ansonsten lese ich also tatsächlich gar keine Mangas mehr und den Kram, den ich da im Regal stehen hatte, den habe ich auch nicht mehr angefasst. Da waren ganz, ganz tolle Serien dabei, beispielsweise eine Serie namens Sergeant Frog. Das war die Serie von einem außerirdischen Frosch, der irgendwie angefangen hat, die Erde zu erobern und dabei dann irgendwie auf der Erde Bruch gelandet ist, bei einer kleinen japanischen Familie gelandet ist und dann aus dem Keller heraus weiter an seinem Welteroberungsplan gearbeitet hat. Es kam von Band zu Band immer mehr bescheuerte Frösche dazu und es wurde immer abstruser und bekloppter und genau das sind ja die Sachen, die mir dann besonders viel Spaß machen. Allerdings habe ich dann irgendwann nach Band 7 oder sowas aufgehört, das zu kaufen. Das ist damals bei Tokyo Pop erschienen, genau. Ich habe das aber dann aufgehört zu kaufen, weil ich glaube damals dann irgendwann Mitte der 2000er Jahre dann auch das Geld fehlte. Und ich habe dann, glaube ich, sofort von jetzt auf gleich komplett aufgehört, Mangas zu lesen. Dabei war eben auch eine Serie, die hieß Rebirth. Die ist bei Panini erschienen unter dem Label Planet Manga. Das Label gibt es schon noch, aber da kommt, glaube ich, im Moment auch nur so Fickelkram raus und das kann man weitestgehend, was bei Panini erscheint, als halbwegs ernsthafter Leser auch einfach mal ignorieren. Damals sind da durchaus noch interessante Sachen erschienen, eben unter anderem Rebirth. Das war ein Manhwa, ein koreanischer Manga, den man auch in westlicher Leserichtung dann lesen musste. Also eben nicht wie ein Manga von hinten nach vorne, sondern ganz normal von vorne nach hinten. Und das war schon auch noch eine Vampirgeschichte. Nur die Sache war irgendwo, das waren interessante Charaktere und das war auch so vor diesem ganzen Twilight-Kram und ach, weiß der Geier was. Und das war so ein interessanter Mix aus einem europäischen, so einer europäischen Folklore-Geschichte und so ein bisschen so asiatischen Einflüssen. Unheimlich interessante Charaktere, alles toll. Da hatte ich 15 Bände von im Regal stehen. Und die Panini-Mangas sind ja seit jeher schon ein bisschen teurer als die von Carlsen und EMA. Die schlugen, glaube ich, damals schon mit ungefähr 8 Euro, glaube ich, zu Buche. Und die habe ich dann also auch alle weggegeben. Und das einzige Kriterium für dieses Weggeben war, liest du es noch, ja oder nein? So würde ich es noch lesen oder nicht. Und wenn ich es noch lesen wollte, wann hast du es zum letzten Mal gelesen? Ja, wenn das schon länger als irgendwie 3 Jahre her war. Würdest du es noch weiterkaufen? Ja, nein. Und die letzte und wirklich grundsätzlichste Frage war, wenn du es noch weiterlesen würdest, warum hast du dich nicht mal darum gekümmert, die letzten Bände auch noch zu kaufen? Und das war tatsächlich so das Totschlagkriterium für die allermeisten Sachen, weil ich gesagt habe, so, ich sehe es nicht mehr ein, das sind Sachen, die stauben bei mir im Regal zu, ich kümmere mich nicht mehr darum, ich habe gar nicht die Zeit dazu, den ganzen Kram überhaupt nochmal zu lesen. Und das war dann für mich eben auch der Moment zu sagen, und auch ganz, ganz konsequent zu sagen, die Sachen kommen jetzt alle weg. Ich habe das nicht gemacht, um damit reich zu werden. Ich habe also nicht den örtlichen Comicshop irgendwie ausbeuten wollen, nach dem Motto, ja, ihr müsst mir jetzt hier meine Manga-Sammlung teuer abkaufen. Denn ich habe tatsächlich für jeden Manga-Band, den ich weggegeben habe, egal ob er 5 Euro gekostet hat, egal ob er 3 Euro gekostet hat oder eben 8 Euro und so weiter und so fort, ich habe tatsächlich jeweils nur 50 Cent wiederbekommen. Insgesamt hingetragen habe ich mehrere 100 Euro, also eben auch zusammen mit den Banzais, die dann eben mal 5 Euro gekostet haben und die Manga Twister, glaube ich, auch um den Dreh, habe ich also mehrere 100 Euro hingetragen, im Comicshop angekommen und es war ein sehr, sehr warmer Tag und ich habe Gott sei Dank den Luxus, dass ich ja 5 Minuten zu Fuß vom Comicshop weg wohne. Den Luxus haben ja Gott sei Dank, den Luxus haben leider ja nicht alle, sondern das ist schon auch noch relativ was Besonderes. Habe ich also einen großen Rollkoffer vollgepackt, noch einen großen Beutel, meine normale Umhängetasche dann eben auch mit Mangas vollgepackt und habe mich dann da also mit zum Comicshop geschleppt und Ilona sagte, ach nee, die Banzais und die Manga-Twister könntest du nicht nehmen. Nein, und das heißt, meine Eurozeichen in den Augen sind also dann schnellstens wieder verschwunden. Sie hat dann irgendwie noch für einen, ich weiß nicht, knappen Zehner oder sowas die anderen Mangas genommen, die ich dabei hatte. Und es sah fast so aus, als hätte ich mit den ganzen Banzais und Manga-Twisters und sowas wieder nach Hause gehen können. Es war allerdings so, dass Ilona gesagt hat, stell den Kram doch einfach oben in den Clubraum. Den geben wir dann umsonst weg. Was die Kinder sich dann daneben wollen, nehmen sie weg. Und dann, wenn es dann nicht mehr weggeht, dann schmeißen wir den Kram einfach hier ins Altpapier. Und du musst dich halt um gar nichts mehr kümmern. Du musst es dann auch nicht selber wegschmeißen. Denn das wäre die Alternative gewesen. Ich hätte den ganzen Kram halt irgendwann mal weggeschmissen. Ich bin dann hingegangen, habe weitere Mangas aussortiert und bin auch tatsächlich an meine Comicsammlung gegangen. Und zwar habe ich seit den späten 90er Jahren, späten Mitte der 90er Jahre bei Dino die Simpsons Comics gesammelt und habe das also fast monatlich gekauft, hatte da auch viele, viele Hefte. Das gleiche gilt eben auch für Futurama und auch für die Dino Mads, also eben das Mad Magazine, aber dann damals vom Dino Verlag. Und habe da angefangen, also auch auszusortieren. Ich glaube, die Mads habe ich komplett weggegeben, da habe ich nicht eine von behalten, weil das auch so, das war so Zeitschriften, bla, ne, haben gesagt, so was kriege ich dafür noch? Und dann haben sie sich das angeguckt und haben gesagt, ja komm, hier kannst du 11 Euro für kriegen, habe ich dann auch weggegeben. Ich habe sie nicht mal mehr gezählt. Die waren auch teilweise komplett verlesen und so. Und vielleicht war das, was der Comic-Shop noch nehmen konnte, genau diese 11 Euro. Bei den Simpsons-Heften habe ich genau sortiert. Also wenn da eine Geschichte war, die mir sehr viel bedeutet hat, habe ich die behalten. Die Simpsons-Hefte waren ja so, ich glaube, so die ersten 25, 30 Hefte waren da ja noch wirklich gut. Und danach wurde es ja immer schlimmer. Das gleiche gilt eben für die Futurama-Hefte. Die habe ich dann also auch genau dann nochmal untersucht und überlegt, was schaue ich mir da genau an, welche Hefte möchte ich davon auch behalten. Da gab es eine ganze Menge interessanter Hefte, beispielsweise ein Heft, was man auf 8 verschiedene Arten lesen konnte, also indem man einfach nur bestimmte Panels nach und nach gelesen hat, nicht jedes Panel von der Seite, sondern immer nur das erste Panel, dann das zweite und dann immer das ganze Heft durchgelesen hat. Und das war mit eines der interessantesten Comics, was ich jemals gelesen habe. Und das habe ich selten mal irgendwo gesehen. Es gibt, glaube ich, noch ein Dagobert Duck Comic, was ähnlich aufgezogen war. Aber ansonsten habe ich so ein Heft nie wieder gesehen. Das habe ich natürlich auch behalten. In einem Heft bricht Bender aus dem Comic aus und sitzt dann plötzlich in der Bongo-Redaktion. Das Heft habe ich dann auch behalten und noch so ein paar andere, diese Zeitstrudel-Trilogie, die ich eben auch in Einzelheften habe, die habe ich dann auch behalten. Aber so einen ganzen anderen Kram. Also ich habe hinterher, glaube ich, noch 50 Simpsons, also Simpsons, Bart Simpson und Futurama-Hefte weggegeben. Die ganzen Halloween-Sachen, die ganzen Superhelden-Sachen und auch so die ganzen Specials, die habe ich natürlich behalten. Also eben auch den Tod des Comic-Typen und so weiter und so fort. Das ist alles noch hier, keine Angst. Also ich bin nicht so bescheuert und gebe die ganzen guten Geschichten weg und auch so diese Simpsons und Futurama-Crossover. Das ist hier auch noch in der Sammlung oder auch so andere Dinge. Das ist schon auch alles noch in meiner Sammlung. Nur ich habe mich wirklich dann von 50 Donald Duck Heften getrennt. Ach Quatsch, von 50 Simpsons Heften. Donald Duck komme ich jetzt auch noch zu. Ich habe, ich glaube, über einen Zeitraum von 2 Jahren monatlich das DDSH gekauft. Das Donald Duck Sonderheft. Das kommt, glaube ich, einmal im Monat, Anfang des Monats ungefähr. Kostet so um 3 Euro, 3,50 Euro irgendwo so um den Dreh inzwischen. Und da sind immer so ausgewählte Donald Duck Geschichten drin. Das ist eben so, dass die Entsprechung von einer Mickey Maus, wo allerdings dann auch nur ausschließlich Donald Duck Geschichten drin sind. Teilweise alte, ganz neue, unveröffentlichte, international tolle. Da habe ich alles behalten, wo Comics drin waren von Don Rosa. Und habe dann überlegt, soll ich noch die Sachen behalten, wo die Karl Barks Comics drin sind? Und dann habe ich gesagt, nee, die Sachen behalte ich nicht. Also ich behalte wirklich nur die Hefte mit Don Rosa, weil ich äußere mich jetzt mal ein bisschen kontrovers. So, hast du eine Karl Barks Geschichte gelesen? Hast du sie alle gelesen? Und die wirklich wichtigen habe ich hier im Regal stehen. Und dann habe ich gesagt, so komm, nein, auch die mit den Karl Barks Geschichten, die kommen dann weg. Ich habe auch das Heft behalten, wo ein Leserbrief von mir drin ist. Das muss irgendwo in den 280er Heften oder sowas, muss ich mal einen Leserbrief geschrieben haben. Da war aber auch eine Don Rosa Geschichte drin. Das Heft konnte ich also doppelt gut behalten. Das ist also dann auch, da sind auch etliche Hefte von weggegangen. Da habe ich dann auch jeweils nochmal 50 Cent für gekriegt. Ich glaube, für die Simpsons-Hefte nochmal 20 Cent. Aber mir ging es auch, wie gesagt, überhaupt nicht ums Geld, sondern wirklich um den Kram loszuwerden. Und ich habe es tatsächlich geschafft, eine ganze Menge Zeug auch tatsächlich wegzugeben. Und ja, ich bin ganz zufrieden damit, weil ich habe jetzt viel, viel Platz, wo ich jetzt in den nächsten Jahren also wieder anfangen kann, mein Regal voll zu stellen und mit Kram voll zu packen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie Sorge hätte, das voll zu kriegen. Im Gegenteil, Stehen hier also auch in der Wohnung noch genug Sachen rum, die ich da reinstellen könnte, wenn ich mal dazu komme, das dahin zu sortieren. Ja, und was ich einfach gelernt habe, war ein Stück weit, man sollte sich einfach überlegen, was von seinem Kram man noch braucht und dann gucken, wie man es am einfachsten los wird. Man sollte sich aber von dem Gedanken verabschieden, dass man irgendwie groß, Geld dafür bekommen kann, denn in den allermeisten Fällen sind diese Sachen einfach alt und sind teilweise das Papier nicht mehr wert, auf dem sie gedruckt sind. Das heißt, wenn man nicht irgendwie sich großartig kümmert und das ins Internet stellt und das ewig dann verkaufen möchte über eBay oder weiß der Geier was, denn, naja, ich wollte mich halt nicht kümmern müssen, weil ich wollte das Zeug einfach loswerden, da vielleicht noch einen Obolus für kriegen, denn das Geld, was ich damals dafür ausgegeben habe, das ist ja schon weg. Na, das habe ich ja schon mal ausgegeben. So, und das nochmal wiederzubekommen, mit dem Gedanken habe ich mich gar nicht erst groß beschäftigt, sondern habe ganz klipp und klar gesagt, so, das Zeug ist weg und es bleibt weg und der Platz ist einfach da und wenn du es doch sowieso nicht mehr liest, stell dir vor, ich muss nächstes Jahr umziehen, ich muss den ganzen Kram doch wieder mitnehmen. Und das Gleiche gilt eben auch für Bücher. Ganz oft kaufe ich Bücher ja gar nicht mehr, sondern lese sie aus der Stadtbücherei. Wenn ich aber mal ein Buch kaufe, dann maximal irgendwo aus der Grabbelkiste. Und da habe ich dann auch gesagt, die alten Bücher, die kann man dann auch mal schnell noch irgendwie dann in die, weiß ich nicht, in so ein Secondhand-Möbelhaus für einen guten Zweck dann verspenden. Und dann haben dann andere Leute noch was davon, die sich halt eben jetzt keine teuren Bücher leisten können und dann vielleicht nochmal was Interessantes da haben. Weil wie gesagt, ich kaufe in den seltensten Fällen noch Bücher, vielleicht mal ein digitales. Aber dass ich jetzt irgendwie großartig noch Bücher auf Papier kaufe, das ist echt sehr, sehr, sehr, sehr selten geworden, seitdem ich eben seit 3 Jahren, glaube ich, inzwischen schon, vielleicht auch schon eher einen Tacken länger, meine Büchereikarte habe und einfach da an der Quelle sitze. Auch eine große Empfehlung von mir, wenn ihr gerne und viel lest, seht zu, dass ihr euch eine Büchereikarte von eurer lokalen Stadtbücherei, Stadtbibliothek holt, denn die sind in der Regel, je größer eure Stadt ist, sind die auch gut aufgestellt. Und ich meine, wir haben hier in Rheine, das ist eine Stadt mit 76.000 Einwohnern, unsere Bibliothek ist wahnsinnig gut aufgestellt, was so Romane und Sachbücher angeht. Und ja, Superhelden-Comics haben sie noch ein bisschen was nachzuholen, aber so was Internationale, so Franco-Belgisches angeht und teilweise auch so deutsche Veröffentlichungen sind die ganz gut dabei. Ja, also ich habe wie gesagt wieder Platz im Regal. Und ja, das wäre auch tatsächlich das Thema schon. Ich überlege gerade mal, ich bin jetzt hier so bei 20 Minuten, ich überlege gerade mal, ob ich jetzt noch was anderes aufnehme. Nö, ich lasse das einfach mal so stehen. Das war jetzt die erste Folge, die Sendung mit dem Nerd. Ich denke, das ist eine ziemlich gute Länge, so 20 Minuten, damit überfordere ich niemanden. Das kann man so zwischendurch mal hören. Ich denke, wir hören uns wieder Anfang Dezember mit einer zweiten Sendung. Und ich überlege mir dann einfach nochmal ein anderes Thema, über das ich reden möchte. Wenn ihr mich erreichen möchtet, erreicht ihr mich über meinen Twitter-Account. Das ist @nerdnerdnerd_de. Da erreicht ihr mich am schnellsten. Ansonsten könnt ihr einfach auch auf dem Blog einen Kommentar hinterlassen. Das ist nerdnerdnerd.blogsport.eu. Das ist der Projektblog für alle Nerd-Nerd-Nerd-Produktionen. Und auch da könnt ihr unter der Folge direkt nochmal einen Kommentar ablassen. Würde mich freuen, wenn ihr mal so einen kleinen Gedanken da lasst, wie euch die erste Folge gefallen hat. Das ist ja durchaus noch ausbaufähig, was hier passiert. Wir sind ja hier auch nicht bei Gericht oder irgendwie, keine Ahnung, was ist denn hier los hier überhaupt? Hä? Ist das Ding überhaupt an? Hallo? Hallo? Hallo?